Father in heaven, we thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Und wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn also to the book of Judges. That's the sixth book of the Bible. Dann das sechste Buch der Bibel auch. Das sind die Richter. Luke is the 42nd book in the English Bible. In der englischen ist Lukas das 42. Buch. Gerald, how many books in 66. German? In der deutschen? Auch 66. No. I know that. Gerald, we all know that. Wir wissen das, ja. Everybody knows there's 66. Luke, I'm talking about Luke. In the German Bible, Luke is what? Das the 42nd? Auch das 42. Okay, that's it. So, turn. Keep your finger in Judges and let's read from Luke. Lesen wir jetzt vom Lukas. I'm about to tell you, verse 9. Okay. 18, Vers 9. We have a very, very enthusiastic crowd tonight. Wir haben eine sehr enthusiastische Menge heute Abend. Which verse? Welcher Vers? Okay, that's great. Verse 9. Vers 9. Okay, and he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. This is one of the biggest problems that the Lord faces today. Das ist einer der größten Probleme, die der Herr hat heute. This is why people will spend eternity separated from God. Das ist der Grund, warum Leute die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. And this is the reason why Christians will not bear fruit. Und das ist der Grund, warum Christen keine Frucht haben. And will not hear well done at the Bema Seat judgment of Christ. Und eben nicht diese Worte hören, gut getan. This is a preoccupation of God. Das ist wirklich eine Sorge von Gott. To get us away from trusting ourselves. Dass er uns davon wegbringt, auf uns selbst zu verlassen. He told this parable to some people who trusted in themselves. Er sagte dieses Gleichnis Leuten, die in sich selbst vertrauten. Trusted in themselves that they were righteous. Dass sie gerecht seien. Now here's the result. Und hier ist das Resultat. And viewed others with contempt. Und die übrigen für nichts achteten. Okay, and now turn to Judges chapter 6. Und dann jetzt geht's zu Richter Kapitel 6. Oftentimes it's very difficult to discern whether I'm self-righteous. Es ist oft schwer festzustellen, ob ich selbstgerecht bin. I want to do things correct. Ich will Dinge richtig tun. I want to live according to the word. Will dem Wort gemäß leben. I want to please God. Will Gott gefallen? How do you please God? But by doing what is right. Und wie gefällst du Gott, indem du das Richtige tust? In Acts chapter 10, verse 34. In Apostelgeschichte 10, 34. Anyone who fears God and does what is right is welcome to God. Wer ihm auch Gott fürchtet und das Richtige tut, ist willkommen bei Gott. But oftentimes, as we do right, aber oft ist es so, wenn wir dann Richtiges tun, we can become self-deceived, können wir uns selbst täuschen, into becoming self-righteous, dass wir selbstgerecht werden. And I think this is probably the greatest challenge to us as Christians. Und das ist für uns die größte Herausforderung als Christen. Will probably be the greatest threat to us as a community as we continue to grow. Wir können sogar möglicherweise der größte Bedrohung werden für unsere Gesellschaft. In March we'll separate into two services, Sunday night and Sunday morning. März werden wir dann permanent in zwei Gottesdienste aufgeteilt, morgens und abends. And then we'll split the Sunday night and we'll split the Sunday morning. Dann wird auch der Sonntagabend jeweils und der Sonntagmorgen wieder aufgeteilt. Until we have four services on Sunday, bis wir dann vier Gottesdienste and all my hairs are gray. Und meine Haare sind schon grau. And then we'll buy a building. Dann kaufen wir ein Gebäude. We'll move out of here. Gehen hier raus. And I'm guessing that we'll be in that new building for about 5 years. Und dort sind wir dann vielleicht 5 Jahre in diesem neuen Gebäude. And then have to leave that one. Und müssen aus dem auch raus. And this is one of the greatest threats to us. Und das ist eine der größten Bedrohungen für because uns. I don't know when I have this problem. Weil ich mir nicht bewusst bin, wann ich das Problem habe. Oftentimes. Oft nämlich. But we know the fruit of it. Aber wir können es an der Frucht erkennen. The fruit is that I have contempt toward others. Die Frucht ist, dass ich auf andere verächtlich herunterschaue. I have an attitude. Ich habe eine Einstellung toward others. Anderen gegenüber. I'm not untreatable. Man kann nicht mehr reden mit mir. I'm right, and I know I'm right, ich bin im Recht, das weiß ich auch. I don't care what anyone says, I'm right. Und mir ist egal, was andere sagen dann. And this is in all of our lives. Und das ist in all unserem Leben. And the day that we think it is not, we are already deceived. Und sobald wir mal denken, das kann nicht bei uns so sein, dann sind wir schon in der Irre. So this message is not for 10% of the church or 50%. Die Botschaft ist nicht an 10 oder 50% gerichtet. It's for 99%. Sondern für 99%. No, it's for 100%. Na, besser gesagt 100%. Now look at Judges chapter 7. Richter Kapitel 7. And here's a wonderful story. Hier ist eine wunderschöne Geschichte. And it illustrates the point. Wo der illustriert dieses Argument. Okay, it's the story of Gideon. Das ist die Geschichte von Richter. From Gideon. Von Gideon, ja. And God chose Gideon to bring deliverance to Israel over the Midianites. Und Gott hat den Gideon ausgewählt, um eben Befreiung zu bringen für das Volk der Israeliten. And he appeared to Gideon and he said, er erschien dem Gideon und sagte these words. Und sagte folgende Worte. If I can find them. Here they are. The angel of the Lord appeared to Gideon in chapter 6 and he said, the Lord is with you, O valiant warrior. Der Herr ist mit dir, du mächtiger Krieger. And Gideon's like, who are you talking to? Mit wem sprichst du, sagt er. Right? And the Lord shows him, and in chapter 7, und in Kapitel 7, he says to him in verse 2, sagt er zu ihm in Vers 2, the Lord said to Gideon, und der Herr sprach zu Gideon, the people who are with you are too many. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist. Now Gideon gave an announcement. Gideon hat eine Ansage gemacht. Some kind, and 32,000 men came to help him defeat the Midianites. Auf seine Ankündigung sind doch 32,000 Leute gekommen, um gegen Midian anzutreten. Now the Midianites were like the grass of the field. Die Midianiter waren aber da wie das Gras. It says they were like the locusts. So wie die Heuschrecken. They were like the sand of the sea. So wie der Sand am Meer. There was hundreds and hundreds of thousands of them. Da waren Hunderttausende von denen da. Maybe over a million of them. There were so many of them. Vielleicht über eine Million, unzählbar halt. And 32,000 men volunteer to come forward and help Gideon. 32,000 Leute stellen sich freiwillig aber. Now there's a couple classes of people that we'll see here. Wir sehen hier eine Kategorien von Leuten. The first is the ones who don't show up. Die ersten, die gar nicht einmal kommen. Right? 32,000 came, but what about all the others who didn't? 32,000 kamen, was ist mit dem Rest passiert? We're coming, we're going to defeat the Midianites. Who's with us? Wir kommen, wir werden gegen die Midianiten kämpfen. Wer ist bei uns oder wer ist mit uns? Not me. Ich nicht. 32,000 show up. Nur 32,000 kommen. But the Lord said, the people who are with you are too many for me. Und der Herr sprach, zu zahlreich ist das Volk. Too many for God. Zu viele für Gott. To give Midian into their hands. Um Midian in meine Hand zu geben. For Israel will become boastful, saying, my own power has delivered me. Weil Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. You see the problem that God has? Seht ihr das Problem, das Gott hat? It's our boasting. Es ist unser Rühmen. And when he uses us by his grace, und wenn er uns benutzt durch seine Gnade, we boast, dann rühmen wir uns. And we become self-righteous, werden selbstgerecht, and don't even know it. Ohne uns dessen bewusst zu but sein. Look, God has a plan. Aber Gott hat einen Plan. Vers 3. Now therefore come, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is afraid and trembling, let him return and depart from Mount Gilead. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. I mean, they had every right to be afraid. Die hatten alle Gründe, erschrocken zu sein, natürlich gesehen. I mean, they don't know Gideon, right? Gideon's never been a general. Gideon, der war ja nie ein General. Or Napoleon or anybody like that. Er war nie right? So wie Napoleon. He's just Gideon. Er ist einfach der Gideon. And how many? 22,000 people returned home. 22,000 kehrten um. Now this speaks like us. It speaks of us. So das spricht über uns. You know, oftentimes we're willing to come. Oft wollen wir ja mitmachen. But we just don't have that capacity with God. Aber haben nicht wirklich diese Kapazität für Gott. Yet. Noch. It's okay. Gut. Hey, if you're afraid, go home. Wenn du Angst hast, geh. No problem. No condemnation. Keine Verurteilung. But 10,000 remained. 10,000 blieben übrig. Then the Lord said to Gideon. Und der Herr sprach zu Gideon. The people are still too many. Noch immer ist das Volk zu zahlreich. Bring them down to the water and I will test them for you. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. Pastor Rob. Pastor Rob. Bring them down to the water and I'll test them for you. Bring sie nun zum Wasser und ich teste sie. God tests people for the leadership. Gott testet Leute für Führung. Leadership is always watching what people do through circumstances. Es ist das von der Führungsebene her schaut man und beobachtet man, wie Leute in verschiedenen Umständen sich verhalten. And God is taking every single one of us through different tests. Und Gott nimmt jeden von uns durch verschiedene Tests. To decide who he's going to use at a particular time. Um zu entscheiden, wen er zu einer bestimmten Zeit benutzt. Therefore it shall be that he of whom I say to you, this one shall go with you, he shall go with you. Und es soll geschehen, von dem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. But every one of whom I say to you, this one shall not go with you, he shall not go. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. So he brought the people down to the water. Da führte das Volk ans Wasser hinab. And the Lord said to Gideon, und der Herr sprach zu Gideon, you shall separate everyone who laps the water with his tongue as a dog laps, jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, as well as everyone who kneels to drink. Denn stelle gesondert für sich und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Now the number of those who lapped putting their hand to their mouth was 300 men. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann. But all the rest of the people kneeled to drink water. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Now this is the picture I have. Das ist jetzt das Bild, das ich habe. In my mind. In meinem Denken. You have 10,000 men. Du hast 10,000 Leute. Right, we're about 250 people here tonight. Wir sind 250 Leute. How many times more, Gerald, is that? 40 Mal. 40 times more. Thank you. Who needs a calculator when you have Gerald? Wir brauchen einen Rechner. So, about 40 times more people than are present here. 40 mal so viele Leute, right? Die hier anwesend sind. So let's break them into 40 groups of 250 people. Stellen wir uns vor 40 Gruppen von 250. And Gideon has to send them down to the water. Gideon schickt sie runter zu diesem so Wasser. So maybe he organized them in groups. Und hat sie in Gruppen vielleicht angeordnet. He says, this is how we're going to do it. We're going to break into groups of 250 and we're going to go down to the water and we're going to drink. Wir werden jetzt 250er Gruppen bilden und gehen dann hinunter und trinken. And then he says to some of his men, sagt er einen seiner Männer, keep an eye on the guys who don't get on their knees. Beobachte denen, der nicht auf seine Knie geht. And go right after them after and pull them to the side. Geh zu ihm hin und setz ihn auf die Seite. So everybody, you can imagine, 250 men ready to fight in a battle. 250 Leute ernstlich vorbereitet für den Krieg. All right, first group down the water. Erste Gruppe zum Wasser. They all come down. Und sie kommen runter. Right? How do you imagine it? Wie kannst du dir das vorstellen? Do you imagine them kind of like walking down? Stell dir vor, sie gehen runter. Stell dir mal vor, wie die da runtergehen. You first, please. Geh du zuerst. Or do you just imagine them like running down? Oder stellst du dir vor, die gehen runter to their knees und fallen, stürzen sich auf putting die Knie, their face in the water. Stecken das Gesicht in das Wasser. You know why? Und wisst ihr warum? They anticipated a battle. Weil die nämlich einen harten Kampf erwartet. 10,000 against some 500,000? 10,000 gegen vielleicht 500,000. Hey, you're going to need as much water as you can. Du brauchst jetzt so viel Wasser, wie du nur reinkriegst. Let's see. Warte mal. Is Gerald Schmidt here anywhere? Warte mal, ist hier der Gerald Schmidt? Okay, if there's 500,000 of them. Wenn 500,000 von denen. And there's 10,000 of us. 10,000 von uns. And the Lord's going to deliver them into our hands. Und der Herr sie uns in unseren Hand. That means that each one of us has got to kill how many? Da muss jeder einzelne von uns muss 50. Let's bekämpfen. Ask Gerald Schmidt. He'll know. How many? Wie viele? 50 Leute. That means each one of us are gonna have to kill 50 of them. Jeder muss mit der eigenen Hand 50 Leute da schlagen. Where's the water? Wo ist das Wasser? You're gonna need a lot of water for this. Du brauchst viel Wasser. 50 dafür. Men. 50 each one Leute. Of us are gonna kill 50 men. Jeder von uns wird 50 Leute niederstrecken müssen. Wow. They're down to the water. Sie gehen runter zum Wasser. And I can just imagine them side by side drinking off their knees. Und ich stell mir das richtig bildlich vor, wie die da nebeneinander knien, dass they look real spiritual. schaut wirklich geistig aus vielleicht. But here's the question. Why would some of them not have gotten on their knees? Warum könnte jemand vielleicht nicht aufs Knie gegangen sein? Some of them went down to the water. Jemand ist runter zum Wasser. Put their hand in the water. Gab die Hand ins Wasser. Stood up. Stand auf. By the time they stood up, the water had gone through their fingers, so they only licked off their hands. Und bis sie dann schließlich die Hand zum Mund führten, war das meiste Wasser wieder durchgeronnen. Es machte gerade den Mund nass. Because they were so spiritual. Weil sie so geistig waren. Some commentators say, well, these were the ones who gave attention in case they were attacked. Manche Kommentare sagen, ja, die waren aufmerksam, dass sie vielleicht schauen konnten, ob sie angegriffen werden während des Trinkens. So they could run, maybe, right? Dass sie weglaufen konnten. I mean, if you're attacked by the Midianites, what are you going to do? Wenn dich die Midianiter angreifen, was machst du dann? So this is the picture they give, you know. Das ist das Bild, was sie geben. Like a green beret. Ebenso wie eine Spezialeinheit, wie ein Soldat in einer speziellen Einheit halt. Yeah, this like super elite soldier. Super elite Soldat. Who's never sat down in his life, he only squats. Der hat sich noch nie hingesetzt, der hockelt sich nur hin. I work with a guy in New Jersey. Building houses. Ja, ich sah mir die Burschen in New Jersey, die Häuser. Oder ich habe mit jemandem, mit einem Mann aus New Jersey gearbeitet. He was our boss. Unser Vorgesetzter. And I worked with him for one summer. Ich habe mit ihm einen Sommer gearbeitet. He was not a Christian. Kein Christ. But I had never seen him sit down in 4 months. Ich habe ihn in 4 Monaten niemals sitzen gesehen. He had this haircut like a soldier. Er hatte einen Haarschnitt wie ein Soldat. His name was Danny. Danny war sein Name. And when we took lunch break, und wenn wir Mittagspause gemacht haben, he just squatted down for a half an hour like this. Hat er eine halbe Stunde nur gehockert. And he smoked a cigarette. Hat eine Zigarette geraucht. Drank black coffee. Trank schwarzen Kaffee. And he just sat like this the whole time. Und saß da den ganzen Tag. Do you know why? Die ganze Zeit. Because he was tough. Weil er war ein harter Bursche. Yeah, he was a tough guy. Ja. And he wanted everybody to know. Und er wollte, dass das jeder auch sieht. But this is the way I see this. Aber ich sehe das so. And you can tell me if I'm wrong at the door, but this und is the way I see it. Und ihr könnt mir dann nachher sagen, eure Meinung sagen, ob ihr das anders seht. If anybody's hot, they can open the window. That's why they have handles. Wenn es jetzt okay. Zu warm ist, kann jemand die Fenster aufmachen, weil sie dafür haben sie Griffe. Okay, this is how I see it. So sehe ich das. I see all these guys running down to the water. Ich sehe all diese Männer zum Wasser laufen. And I see a lot of guys pushing and shoving. Ich sehe viele Stoßeln und Drängeln. I see a lot of guys with huge muscles. Viele so Leute mit Muskeln. Coming down, pushing each other. Sich gegenseitig wegrempeln. Getting down on their knees, flexing. Muskeln anspannen. Big beards. Starke Bärte. Ugly looking guys. Hässlich oder einschüchternd. Like lions, you know. Ja, wie Löwen, ja, total einschüchternd. And I see not a lot of room. Und nicht viel Platz. This is my idea. Not a lot of room. Ja, das ist nicht viel Platz. Okay, first 250 down to the water. Let's move. Die ersten 250 runter zum Wasser. Bewegt euch, Leute, bewegt euch. We don't have time. Come on, move. Wir haben keine Zeit. Bewegt euch. And I see a few guys. Und ich sehe ein paar Burschen. Looking at the water, there's no room. Die schauen auf das Wasser, wo eigentlich kein Platz ist. And thinking, oh well. Und denken sich, na gut. Excuse me. Warte mal. Get out of my way. Geh aus meinem Weg. Excuse me here. There's a little bit of water, please. Thank you. Lass mich nur mal zum Wasser mal hingreifen. Thank you. Danke. Just want a little bit, you know. Ich will nur ein bisschen. You. Du. Who, me? Wer, ich? Yeah, over here. Du, auf die Seite. I'm not even finished. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Doesn't matter. Over egal. Here. Geh rüber auf die andere Seite. You too. Over here. Du kommst auch rüber. Okay. Next 250. Move. Die nächsten 250. Oh, you see this mad scramble of confusion, muscles everywhere, hier swords. Hier eben dieses Gemenge und diese Verwirrung und swords das Gedränge. Swords clanging, trampling through the mud, ein through Getrampel. The woods. Ein Klirren von den next Schwertern. 250 faces in the water. Die nächsten 250 Gesichter im Wasser. I'm ready. Ich bin bereit, ja. Then you see this other guy. Und da siehst du jemanden anderen. Excuse me. Bitte, entschuldige. Excuse me. Oh, yeah, that's all I wanted. Thank ja, you. Das ist alles, was ich will. Ich will nur einmal meine... I wasn't in your way. Ich hoffe, ich bin dir nicht im Weg gestanden. You, over here. Du, auf die Seite. Who, me? Yeah. Ja, ich. You guys over here. Du auf die Seite. For what? Warum? Move. Beweg dich. over and over and over again. Und es kommt immer dann noch eine Gruppe, noch eine Gruppe. And I had this idea that Gideon, ich hatte diese Idee, dass der Gideon is thinking this. Der denkt sich das. That good, all the wimpy guys are out. Hat sich gedacht, also das heißt, jetzt sind wahrscheinlich die ganzen Feiglinge sind jetzt ausgesondert. Get all the wimpy guys out. All die Feiglinge sind jetzt give dabei. Me the best ones. Jetzt möchte ich die besten haben. And then there's 9,700 guys over there. Und jetzt sind 9,700 Leute da. And there's 300 guys over here. Aber 300 da. And Gideon may have been thinking. Und der Gideon hat sich vielleicht gedacht. Yeah, it's a good thing to get these guys out. Gut, dass die jetzt nicht dabei sind. This is no job for a wimp. Das ist nicht ein Job für einen, der zögert. And then God says, now send this 970 home. 9,700 jetzt sagt Gott, nein, du schick mir die 9,700 nach Hause. You mean send them home. Was du meinst, nein, die. No, send them home. Nein, schick die nach Hause. 9,700, I only need 300. 9,700, nein, ich brauche nur 300. What would be in their hearts? Was war in denen ihren Herzen? And I think it's this. Und ich glaube, das war I think it was meekness. Sanftheit, Sanftmut. Because I don't think you can separate trusting God from meekness. Man kann Gottes Vertrauen nicht von Sanftmut trennen. And this is my point tonight. Und das ist eben mein Argument heute Abend. If you trust in God, wenn du in Gott vertraust, that means I am one with the nature of God. Ich bin eins mit der Natur Gottes. I can't say that I trust God. Ich kann ja nicht sagen, dass ich Gott vertraue. When his nature doesn't come through me. Wenn seine Natur durch mich durchkommt. These people in Luke 18, diese Leute in Lukas 18 trusted in themselves that they were righteous. Vertrauten auf sich selbst, dass sie gerecht waren. But they prayed things like this. Doch beteten sie so. Oh Lord, oh Herr, we thank you. Wir danken dir. That we are not like them. Dass wir nicht so wie sie sind. We tithe. Wir geben den Zehnten. We give to the poor. Wir geben den Armen. We keep your laws. Wir halten das Gesetz. Thank you that we are not like them. Danke, dass wir nicht so wie die sind. But actually, eigentlich aber, despite all their rhetoric, trotz all ihrer Redekunst, und they were trusting in themselves. Vertrauten sie eigentlich sich selbst. And they were self-deceived. Und haben sich selbst betrogen. And the evidence of it der Beweis was their attitude toward others. Die Einstellung den anderen gegenüber. And this is the way we can measure it. Und so können wir das messen. Don't measure how you trust God by what you say. Miss dein Gottesvertrauen nicht an deinen Worten. But trust God, measure how you trust God by how you are. Sondern miss dein Gottesvertrauen an deinen Handlungen, an deinem Verhalten. Right, because the next guy came in. Weil der nächste kam rein. And he was a tax collector. Ein Steuereintreiber. And he started to pound his chest. Und schlug sich auf die Brust. And he said, Lord, be merciful to me, the sinner. Und sagte, Herr, erbarme dich mir, dem Sünder. And the Lord said. Und der Herr sagte. He says, I tell you that the first one went home unjustified. Der erste ging ungerechtfertigt heim. But the second one went home justified. Der zweite aber gerechtfertigt. Today we have it a little bit the opposite because we know the story. Heute sind es die Pole umgekehrt, ein bisschen, weil wir kennen die Geschichte. And I think oftentimes it's the Pharisee who is humble and the tax collector who's not. Ich glaube, es ist eher so, dass der Pharisäer der Demütige ist und der Steuereintreiber, der es nicht ist. Because everybody reads a story and says, I'm not the Pharisee. Weil jeder liest die Geschichte und sagt, ich bin doch nicht der Pharisäer. I'm the tax collector. Ich bin der Steuereintreiber. See how humble I am. Schau, wie demütig ich bin. Schau. You see me, God? Schau, siehst du Gott? Is that good enough? Ist es gut genug? Then you have the Pharisee who comes in. Dann kommt der Pharisäer. And says, God, I am such a Pharisee. Gott, ich bin so ein Pharisäer. I mean, I do tithe, I do give to the ich poor. Ich gebe den Zehnten. Ich gebe I do all these things. Ich tue all diese But Dinge. What use is it? Aber was hat das für einen Sinn? If I have an attitude toward people, what use is it? Ich habe eine schlechte Einstellung, denk schlecht über andere. Es hilft And God says, you are justified. Und Gott sagt, du bist gerecht. Go home. Geh heim. Keep tithing though. And here's the sinner. Und hier ist der Sünder. Comes in. Und der kommt rein. And says, oh Lord. Und sagt, oh Herr. Be merciful to me. Erbarme dich meiner. The sinner. Dem Sünder. I thank you that I ask for mercy, not like those. Ich danke dir, dass ich der bin, der um Barmherzigkeit bittet, nicht so wie der. And God says, why does it sound so strange? Und Gott sagt, warum klingt das so seltsam? Because actually you are the Pharisee this time. Bist du jetzt der Pharisäer? Because you in your supposed humility have the attitude. Weil du in deiner Pseudo-Demo, du hast eigentlich diese Einstellung. And I think this is the picture here. Und dieses Bild wird hier auch gemacht. I think when these guys came down to the water, als die zum Wasser runterkamen, diese in all of their military might and anticipation to fight, in aller ihrer Militärmacht und in ihrer Kampfeserwartung, there was very, very little esteeming one above the other. Da war, hat, ist es kaum vorgekommen, dass jemand einen anderen geschätzt hat, geehrt hat. And I think the ones that esteemed the others better, doch die, die die anderen höher einschätzt, reflecting the nature of God, reflektierten Gottes Natur, were the ones who didn't even have a place to put their face in the water. Waren die, die keinen Platz, keine Nische gefunden, zum Wasser zu kommen. Like everything's taken. Alles ist schon hey, besetzt. Can I just get in here just a little bit? Kann ich just hier ein bisschen rein? Keep your head in the water. Lass den Kopf im Wasser. Ich will da nur rein. Ich möchte einfach nur einfach meine Zunge nass machen. I mean, there's nothing left, but es ist nichts mehr übrig, aber I mean, that's all I needed. Ja, es ist alles, was ich brauche. It's all God anyway, isn't ich meine, es ist eh nur Gott, der uns helfen kann. Over here. Auf die Seite. Who? Ich? Me? Yeah. Over here. Auf die Seite. And he's one of the chosen ones. Und er ist jetzt ein Gewählter. Now, what's the percentage again? One out of what, Gerald? 33, wasn't it? 300 ja. Out of 10,000 is 30. Einer von 33. One out of 33. Einer von 33. I wonder if the Lord put us to the test tonight on the way out of the building. Ich würde mich nicht wundern, wenn Gott uns schon am Weg aus dem Gebäude raus prüft. How many would pass the test? Wie viele würden diesen Test überstehen? Suddenly you're going for the door. Du drängst zur Tür. And the Lord has some angels there, and suddenly the angels start pushing a little. Und der Herr, bit, you know. Der Herr sagt einem Engel, er soll dich ein bisschen wegdrängen. And there's a little bottleneck at the door. Und da ist ein bisschen ein Hindernis. A bottleneck. Also, ja, das ist einfach so ein Flaschenhals vor der Tür. Yeah, and suddenly, who's gonna do the pushing? Und wer wird jetzt rempeln? Who's gonna do the shoving? Wer wird jetzt stoßen? Entschuldigen Sie bitte. I can't even get out of the church. Excuse me. Ich komme nicht mehr aus der Halle raus. Was soll das? Right? What if the Lord put us to the test tonight before we left? Was ist, wenn der Herr uns prüft schon bevor wir hier die Halle verlassen? How about at the book table? Beim Büchertisch. Entschuldige. Wie lange stehst du jetzt schon da? Can I get in here, please? Kann ich da dazwischen rein? Okay. Lord says, put him on the side, please. Und der Herr sagt, setz ihn auf put die Seite. On the side. Auf die Seite. Sure. Yeah. After me, please. Ja, bitte, nach mir. Yeah, you're on the other side. Thank du bist you. Auf der Thank anderen Seite. Gut. The Lord is testing us. Der Herr prüft uns. Because he will not use us. Er wird uns nicht benutzen. If we are going to boast. Wenn wir uns rühmen. Right? And I think you can't separate humility from meekness. Man kann Demut von Sanftmut nicht trennen. James 3:13 speaks about the wisdom of meekness. Die Weisheit der Sanftmut. The wisdom of meekness. Die Weisheit der Sanftmut. That Christ would hang on a cross. Dass Christus auf dem Kreuz hängt. And meekness means my strength is under control. Sanftmut ist meine Stärke ist unter Kontrolle. Of the Holy Spirit. Des Heiligen Geistes. My life is in God's hands. Mein Leben ist in Gottes Hand. So he's the one with the program, not me. Er ist der, der den Plan hat, nicht ich. So I can afford to esteem someone better than myself. Also ich kann es mir leisten, jemand anderen Vorrang zu geben. Like Abraham said to Lot. Wie Abraham zu Lot sagte. Look, let's not let the herdsmen fight anymore. Lassen wir die Herdenaufseher nicht länger streiten. We've got to separate. You go to the north, I'll go to the south. Wenn du in den Norden gehst, gehe ich in den Süden. You go to the east, I'll go to the west. Wenn du zum Osten ausweichst, gehe ich in den Westen. You choose first. Wähle zuerst. And whatever is left over, I'll take it. Was mir bleibt, das nehme ich. They did that. Und die taten es. And Lot went towards Sodom. Und Lot ging aber auf Sodom zu. Because it says the plains near Sodom were like the Garden of Eden. Weil die Ebenen bei Sodom, die waren wie der Garten von Eden, so fruchtbar. So Lot took off. So ist der Lot daraufhin gestürzt. God came to Abraham. Und dann kam Gott zu Abraham. And said Abraham. Und sagte Abraham. Everything is yours. Alles gehört dir. Everything. Alles. The whole thing is going to be yours. Das Ganze gehört dir. And what did Lot end up with? Und wo ist Lot geendet? Not that much. Mit nicht viel. He ended up fleeing from Sodom. Musste aus Sodom wegfliehen. Ended up falling into unbelievable ist kind in alle of möglichen strange things. Seltsame Dinge hineingefallen. Anyway, this is the point. Das ist der when Punkt. We trust God, wenn wir Gott trauen, It cannot be separated from the nature of God. Kann man das von dem Charakter Gottes nicht trennen? And that means when I trust God, wenn ich Gott vertraue, it's not at someone else's expense. Dann wird es nie auf Kosten jemandes anderen sein. I can say to my boss, ich kann meinem Vorgesetzten sagen, well, I'm going to take a day off and I'm trusting God. Ich nehme jetzt einen Tag frei und vertraue Gott. For who? For you or for me? Für dich oder für mich? When I trust God, wenn ich Gott vertraue, I can't imagine someone saying, könnte ich mir nicht I'm trusting God, ich vertraue Gott, and putting someone else in a bad circumstance. Und jemanden anderen in eine peinliche Situation bringen. Can you? Könntest du das? How many people use those words? Wie viele Leute benutzen die Worte so? Oh, I'm just trusting God. Ich vertraue Gott einfach. Are you really? Ist das so? Are you really? Tust du das? You cannot trust God at someone else's expense. Man kann doch nicht Gott vertrauen, indem man das auf Kosten jemandes anderen macht. Right, someone is dependent on you. Jemand ist jetzt von dir abhängig. Well, I can't make it now. I'm sorry. Ich schaffe das nicht. Es tut mir leid. Well, just like that? So einfach so? I mean, we planned this for 2 months and now you're out? Wir haben 2 Monate vorgeplant und jetzt springst du ab? I prayed about it and I'm trusting God and God will take care of it. Ich habe darüber gebetet und ich vertraue Gott und Gott wird das sich schon kümmern drum. Yeah, he will take care of it. Ja, er wird sich drum kümmern. You're not trusting God. Aber du vertraust I've got to trust God now. Jetzt muss ich Gott vertrauen. But how can you say you're trusting God if it's at my expense? Aber wie kannst du Gott auf meine Kosten vertrauen? Right? Trusting God means I am one with his nature. Vertrauen ist ja eins sein in Harmonie mit seiner Natur. I'll just close with this. Ich möchte damit abschließen. I think that all 10,000 of these men, dass alle 10,000 dieser Männer, were confessing that they were trusting God. Haben wahrscheinlich bekannt, dass sie Gott vertrauen. And I'll bet you, und ich könnte that wetten, when the 22,000 left, als die 22,000 weggingen, I'll bet the 10,000, the 9,700 did not have kind words. Ich traue mich wetten, dass die 9,700 kein schönes Wort für die übrig hatten. Anybody want to go home? Anybody afraid here, trembling? Wenn irgendjemand Angst hat, zittert? Be honest, please, be honest. Seid ehrlich? Dann hebt die Hand. Okay, please, you can go home. Dann geht's heim. We can go home? Wir können heimgehen. Sure. No, you please go home, please. Geh it's heim. Not a problem. Es ist kein Problem. It's not a problem. Kein Problem. Please, please, we want you to go home, please. Geht's heim. Are you sure? Sicher. Please just go home. Geht's thank heim. You. Thank you. Thank you for coming. Danke, dass ihr gekommen I really bist. Appreciate it. Ich schätze das. Okay, but please just go home. Aber geht's heim. And as there, I'm sure. Ich bin there's sicher. There's a few elbows. Da waren ein paar Ellbogen. Yes, sissy. Yeah, go Weichling. Home, you bunch of sissies. Ja, geh heim, du Weichling. Come on. I'll bet you there was a couple of shoulders. Da hat's ein paar Rempler gegeben. That hurt, sissy? Hat das wehgetan? God's gonna do wonders here today, and you're going home. Gott wird Wunder wirken und du gehst nach Hause. God's gonna deliver the Midianites into our hands. Gott wird die Midianiten in unsere Hände ausliefern und du bist. The God of Abraham is here. Der Gott Abraham. The God of Jacob. Der Gott Jakob. We're gonna go through the Red Sea tonight. Wir gehen heute nochmal durchs Rote Meer. God's gonna do miracles. Gott wird Wunder tun. And you're going home. Und du gehst heim. I'll bet you there was a lot of words. Ich kann mir vorstellen, da sind viele Worte gefallen. I just know human nature. So wie ich die menschliche Natur kenne. And I'll bet you. Und ich traue mich wetten. And these 10,000 guys, und diese 10,000 who Männer, may have honestly believed they were trusting God, die ernstlich glaubten, dass sie Gott vertrauten, were in reality trusting themselves. Haben eigentlich sich selbst vertraut. And it was revealed by their attitude. Und es war durch ihre Einstellung offenbart und das konnte man sehen, water, wie sie das Wasser getrunken haben. We're gonna have a fight tonight. Wasser, wir werden heute kämpfen, wie wahnsinnig. Load up, man. It's gonna be a big one. So, pump dich voll, Mensch. Das wird wirklich schwierig werden. Gerald Schmidt said it's 50 to 1. Gerald Schmidt sagt, es ist 50 gegen 1. 50 to 1. 50 gegen 1. Yeah, that means I'll probably have to kill 60, because you're only gonna kill 40. Dann muss ich 60 fertig machen, weil du schaffst wahrscheinlich nur 40. Man, just load up, but don't drink too much, you'll get a stomach ache. Ja, aber jetzt werde ich mich voll, pump dich voll, aber nicht zu viel, sonst kriegst du Bauchweh. Wash your face real good, you may not be washing it for another 5 days. Wasch dein Gesicht gut, das wird das letzte Mal sein in den nächsten fünf Tagen. Fünf Putting Tage lang hast du in keine water, Gelegenheit mehr. Flipping your hair back. Ja, und die tun sich dann die Haare, Bart, alles. I'm done, I'm ich done. Bin fertig. And Joshua says, yeah, you're on that side over there. Ja, und er wird ausgesondert auf die andere Seite. Ja. Okay, we're ready. Super, jetzt sind wir bereit. Okay, you 9,700, thank you for coming. God bless you. Love to have you. Ihr 9,700, danke fürs Erscheinen. Es war so schön, dass ihr da wart. Gott segne euch. You guys can go home. Ihr könnt's heim. What do you mean, go home? Lass euch das heimgehen. We're not going home. Wir gehen doch nicht heim. No, you're going home. Ihr geht zurück. Thank you for your help. Danke für eure Hilfe. God just tested you. We're going to go with the wimp guys over Gott here. Gott hat euch geprüft. Wir werden mit diesen Weichlingen jetzt in die Schlacht ziehen. You're not gonna win anything with those bunch of wimps. Mit diesen Weichlingen wird sie gar nichts gewinnen. Who are you calling a wimp over there? Was nennst du mich einen Weichling? I'm no wimp. Ich bin kein Weichling. I may only be 60 kilos, but I'm no wimp. Ich hab nur 60 Kilo, aber ich bin kein Weichling. Right? God made the choice. Gott hat ausgewählt. Because. Weil. We can honestly believe that we're trusting God. Weil wir ehrlich glauben können, dass but wir we're Gott really vertrauen not. Können. Und wir können das wirklich ernstlich glauben und tun. But at least we're confessing it. Aber wir bekennen es zumindest. Praise the Lord for that. Danke den Herrn dafür. Gotta start somewhere. Es muss irgendwo so anfangen. At least give them that. They were confessing it. Geh so weit zumindest, dass du es einmal bekennst. Right? But you can measure it. Aber messen kann man es. By your attitude. Das Ausmaß des Vertrauens misst man an seiner Einstellung anderen gegenüber. Is it one of contempt? Ist es der Verabscheu, is it der Verachtung? Pushing and shoving? Ist es ein Vordrängen? Is there jealousy, comparison? Eifersucht, sich vergleichen? Secret anger? Versteckter Ärger? Hiding your cards? Die Karten nicht auf den right? Tisch legen? Not helping somebody? Jemandem nicht helfen. Oh, they think they're so smart. Ja, der glaubt, der ist so gescheit. I'm not going to tell them where the bathroom is. Ich sage ihm nicht, wo das Klo ist. I'm just going to let them go on this side one over here. Ich lasse ihn das hier gehen auf der Seite. Excuse me, you know where the bathroom is? Kannst du mir sagen, wo das WC right ist, bitte? Green door right there. Ja, da, die grüne Tür. Don't even tell them there's nice bathrooms upstairs. Sag ihm right? gar nicht, dass es das schöne, viel schönere WC ist oben. God sees it. God sees it. So with that, let's pray. Mit dem. But before we pray, aber vor dem Beten, maybe you're here for the first time. Vielleicht bist du hier zum allerersten Mal. Maybe this is all about you. Vielleicht betrifft es maybe it's not. Dich, vielleicht auch nicht. Maybe you've been trusting in your righteousness. Vielleicht hast du vertraut in deine Gerechtigkeit. And if you die, und wenn du stirbst, the grounds of you going to heaven, dann die Basis für deine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, up to this day, bis zu dem heutigen Tag, war nur deine eigene Gutgüte. If you stand before the Lord, und wenn du vor dem Herrn stehst, and he says, und er sagt, why should I let you into my kingdom? Warum soll ich dich reinlassen in mein Königreich? Well, Lord, I was pretty good, actually. Oh Herr, ich war eigentlich ziemlich gut. Not as good as someone else, but not as bad as others. So gut, nicht so gut wie jemand anderer, aber auch nicht so schlecht wie viele anderen. But today, let's trust in Jesus for our righteousness. Lass uns heute an Jesus vertrauen für seine Gerechtigkeit. He died on the cross, der auf dem Kreuz starb, for our sins. Für unsere Sünden. He died on the cross, er starb auf dem Kreuz, so that we could have the gift of forgiveness. Dass wir die Gabe der Vergebung haben. He died on the cross, er starb auf dem Kreuz, to pay the penalty. Die Strafe selber zu bezahlen. He died on the cross, starb auf dem Kreuz, to appease a holy God, einen heiligen Gott zufrieden zu stellen. And tonight, und heute Abend, he is here, er ist er da, and I can know him. Und man kann ihn kennenlernen. Would you pray with me? Würdest du dann für mich beten? And receive Jesus as your Savior, und Jesus als deinen Retter empfangen, and as your Lord, und als deinen Herrn. Let's bow our heads, beugen wir unsere Köpfe, and pray together, und beten wir zusammen. Say God in heaven, Gott im Himmel, am I trusting in my righteousness? Vertraue ich in meine Gerechtigkeit? I want to trust in you. Ich möchte an dich vertrauen. I want to trust in what Jesus did for me. Ich möchte auf das vertrauen, was Jesus für mich tat. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünde der Welt wegnimmt. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Pray that prayer in Jesus' name. Bete dieses Gebet in Jesu Namen. Say, God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. In Jesus' name.